Hörst du mir? Aber ja. Das könnte eine Zeile aus einem Country-Song sein, unterlegt mit dem wunderschönen Intro einer Western-Gitarre. Noch ein paar Klischees aus Country Strong gefällig? Kelly, du gehörst auf die Bühne, um vor Tausenden von Menschen zu singen. Wahrscheinlich hast du recht. Ich weiß, dass ich recht habe. Oder auch nicht. Country-Star Kelly Cantor in Country Strong, Gwyneth Paltrow spielt sie, kann dem Karrieredruck nicht standhalten. Ehemann und Produzent James, gespielt von Country-Star Tim McGraw, will Kelly schnell wieder auf die Bühne bekommen. Country Strong erzählt nun also von den Höhen und Tiefen dieser Comeback-Tour. Der Bus on the road, Hotelzimmer, Konzerthallen und natürlich Backstage, die Wodkaflaschen und die Pillendosen. Oh mein Gott, es tut mir so leid, James. Ich tue alles, was du verlangst. Schon gut. 1974 hat Altmeister Robert Altman mit seinem Film Nashville der Unterhaltungsindustrie namens Country-Musik die Maske abgerissen und von der Verflochtenheit von Musikgeschäft und Politik erzählt. Davon ist Country Strong weit weg. Doch das Musikerdrama von der Stange entwickelt Schönheit mit der Musik. Sowohl der gefallene Star Gwyneth Paltrow als auch Garrett Hedlund und Leighton Meester als junge Country-Musiker singen Songs, die einen nach dem Film animieren, nach Jahren die alte Western-Gitarre aus der Ecke zu holen, sich bei www.ultimate-guitar.com die Akkordfolge abzuschreiben und im Kämmerchen Give In To Me oder Turn Loose The Horses nachzuspielen. Egal. Hört ja keiner. Wenn ein Film wie Country Strong dazu animiert, dann wollen wir ihm auch ein wenig Gnade zukommen lassen. Country Strong von Shanna Fisty, annehmbar. Oliver? Ja. Ich war heute in einer Disco. Der Anruf des Vaters kommt für den Sohn überraschend, aber fachliche Klärung nach dem Disco-Gang muss sein. Ja, und die haben da so eine ganz wunderbar laute Musik gespielt. Was für eine Musik ist das? Das ist bestimmt Haus gewesen. Hausmusik? Ja. Wenn Mann im Alter von 75 Jahren nach dem Tod der Ehefrau, Olivers Mutter, sein schwules Coming-out hat, gibt es gewisse Wissenslücken zu schließen, klar. Regisseur Mike Mills, der schon 2005 mit Thumbsucker ein schönes Kinodebüt vorlegte, erzählt in seinem neuen Film Beginners mehrere Liebesgeschichten. Natürlich zunächst die des Sohnes zu seinem Vater, eine Geschichte, die vom Sohn aus der Rückblende erzählt wird. Denn Hal kann sein neues, schwules Leben nur kurze Zeit genießen, bis ihn eine Krebserkrankung tötet. Dann Olivers beginnende Beziehung zur französischen Schauspielerin Anna. Für den Sohn Typ Künstler, lebensabgewandt, etwas ganz Neues sich einzulassen. Vielleicht solltest du mal eine Kontaktanzeige schalten, in der du deine Situation erklärst. Eine Kontaktanzeige? Das ist ein väterlicher Ratschlag? Die nutzen doch sehr viele Menschen. Ich auch. Was? Ja, wenn Andy nicht vorhat, monogam zu leben, warum muss ich es dann? Herrgott, Pap. Melanie Laurent, bekannt aus Tarantinos Inglourious Basterds, der wunderbare Ewan McGregor und der inzwischen 84-jährige Christopher Plummer, seinen ersten Film dreht der Mann 1958. Diese drei großen Schauspieler schaffen in Mike Mills' Beginners einen wunderbaren melancholischen Ton über den Abschied, die Lust am Leben angesichts der Vergänglichkeit und die Probleme mit der eigenen Identität. Mit dem Hollywood-Klischee aller Vater-Sohn, einer stirbt, Streicher, Abspann, hat das nun kein bisschen zu tun. Beginners von Mike Mills, herausragend. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich mir wünsche, normal zu sein. Die eigene Identität, andere sein zu müssen in der Welt der normalen Menschen, das war immer der schwelende Grundkonflikt bei den X-Men, den Superhelden aus dem Marvel-Comic-Kosmos. Nun haben sie im Kino ihren fünften Auftritt. Magneto und X, die von Ian McKellen und Patrick Stewart dargestellten Anführer der Mutanten, tauchen in X-Men, erste Entscheidung, in die 1960er Jahre ein und werden in quasi verjüngter Form überzeugend gespielt von Michael Fassbender und James McAvoy. Regisseur Matthew Vaughn führt seine zerrissenen Superhelden in diesem Prequel in die Zeit des Kalten Krieges und der Kuba-Krise, wo gewisse Mutanteneigenschaften wie Hellsichtigkeit in Spionageverdacht geraten. Ich würde Sie lieber nach den Jupiter-Raketen fragen, die Amerika gerade. Sie haben ja einen gottverdammten Spion eingeschleust! Das habe ich nicht, ich hätte ihn niemals hier reingelassen. Während in den bisherigen Fortsetzungen zum ersten X-Men-Film die Geschichte in einem Special-Effekt-Gewitter unterzugehen drohte, gewinnt sie im aktuellen X-Men erste Entscheidung wieder an Tiefe. Wenn es denn, so viel Comic muss natürlich sein, um A, den Atomkrieg und B, die Weltherrschaft geht. Der wahre Feind ist da draußen. X-Men, erste Entscheidung, von Matthew Vaughn. Empfehlenswert.